Es ist noch knapp ein Monat bis zur Bundestagswahl und die Briefunterlagen sind bei manchen schon auf dem Weg. Auf jeden Fall sind die Wahlbenachrichtigungen meistens schon angekommen. Zum Beispiel Eva bei dir schon und bei mir auch. Und wir stellen hier beim Campusradio jede Woche bis zur Bundestagswahl das Wahlprogramm einer Partei vor. Letzte Woche war die FDP dran und diese Woche geht's um die Linke. Der Name des Parteiprogramms von der Linken lautet Zeit zu handeln für soziale Sicherheit und Klimagerechtigkeit. Was auf den insgesamt 168 Seiten alles steht, das haben Leo, Jonas und Eva zusammengefasst. In der Außenpolitik hat die Linke sehr klare Ziele. Sie sind gegen Krieg und Gewalt, gegen den Export von Waffen und gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr. Abrüsten statt Aufrüsten ist das Motto. Ihr Ansatz sind gewaltfreie Konfliktlösungen und grenzübergreifende Kooperationen. Außerdem fordern sie eindringlich, dass Deutschland endlich den Atomwaffenverbotsvertrag der UN unterzeichnet. Auch auf europäischer Ebene sind sie gegen eine Militarisierung. Bei EU-Angelegenheiten wünscht sich die Linke mehr Beteiligungsmöglichkeiten durch die BürgerInnen. Deshalb fordern sie EU-weite Volksbegehren und Volksentscheide sowie eine Stärkung des Parlaments gegenüber anderen EU-Institutionen. In der Flüchtlingspolitik setzen sie sich für ein Bleiberecht und gleiche Rechte ein. Außerdem soll der Bereich Migration und Integration ein eigenes Bundesministerium bekommen und nicht länger beim Bundesinnenministerium angesiedelt sein. In der EU setzen sich die Linken für ein ziviles Seenotrettungsprogramm und die Auflösung des Grenzschutzes Frontex ein. Das Thema Bildung ist besonders relevant für uns Studis und auch hier finden sich Verbesserungsvorschläge der Linken zum jetzigen Standpunkt. Flächendeckend sollen Festanstellungen für jede Art von Hochschulbeschäftigten eingeführt werden, jegliche Gebühren im öffentlichen Bildungssystem abgeschafft und BAföG angepasst werden. BAföG soll elternunabhängig, rückzahlungsfrei und bedarfsgerecht werden. Nicht nur mehr Geld in der Tasche am Ende des Monats, sondern generell mehr Chancen auf Bildung verspricht das Programm, denn der Zugang zum Masterstudium soll überall zulassungsfrei werden. In Sachen Digitalisierung konzentrieren sich die Linken besonders darauf, die Macht großer Internetkonzerne zu begrenzen. Plattformen, die über ein Datenmonopol verfügen, sollen dieses beispielsweise mit Wettbewerbern und öffentlichen Behörden teilen müssen. Sie lehnen Uploadfilter kategorisch ab und wollen außerdem das Urheberrecht reformieren, um es an digitale Nutzungsformen anzupassen und um UrheberInnen mehr zu stärken. Auch wenn sie Digitalisierung in öffentlichen Behörden befürworten, wollen sie außerdem nicht digitale Angebote aufrechterhalten, um Stellenabbau und Ausgrenzung zum Beispiel älterer Generationen zu vermeiden. Letztlich fordern die Linken, Datensouveränität und Zugang zum Internet in die staatlich garantierte Grundversorgung mit aufzunehmen. Dazu gehört auch, dass ein Internetzugang nicht abgestellt werden darf, wenn man im Zahlungsrückstand ist. Wenn es nach den Linken geht, soll alles Geld möglichst gleich verteilt werden, damit sich die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter vergrößert, sondern verringert. Ein zentraler Punkt ist da die Einführung einer Vermögens- und Erbschaftssteuer. Die Linke will den Mindestlohn auf 13 Euro anheben und die 30-Stunden-Woche einführen. Künftig soll der Mindesturlaubsanspruch auf 6 Wochen angehoben, Homeoffice ermöglicht und eine Frauenquote in Führungspositionen von 50% eingeführt werden. Außerdem soll es künftig eine Obergrenze für ManagerInnen und Vorstandsgehältern geben, die an dem niedrigsten Lohn im Unternehmen gekoppelt ist. Die Linke fordert des Weiteren ein Mindesteinkommen von 1200 Euro im Monat. Sie setzen sich für eine gesetzliche Rente und ein Renteneintrittsalter von wieder 65 statt 67 Jahren ein. Interessant für uns Studis, die Linke will unter anderem Minijobs in reguläre, voll abgesicherte Arbeitsverhältnisse überführen. Im Wahlprogramm finden sich detaillierte Angaben in Sachen Klimaschutz. Die Linken setzen sich dafür ein, dass Kurzstreckenflüge und Frachtverkehr auf die Schienen verlagert werden, die Bahn ausgebaut und der ÖPNV für alle nahezu kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Mithilfe von staatlichen Industrietransformationsfonds, die über 20 Milliarden Euro pro Jahr betragen sollen, steht auch für einen ökologischen Umbau in der Industrie Geld zur Verfügung. Mit Kohle ist Schluss bis 2030 und ab 2035 sollen ausschließlich erneuerbare Energien genutzt werden. Außerdem fordert die Partei, dass ein Vergehen an der Umwelt bestraft werden soll. Der Ökozid soll als Strafbestand ins deutsche Rechtssystem aufgenommen werden. Zum Schluss noch ein Blick auf andere Themenfelder. Ostdeutschland ist ein ganzes Kapitel gewidmet. Dieses beinhaltet finanzielle Förderung für die neuen Bundesländer sowie Aufarbeitung der Wendepolitik und fordert ein Vorgehen gegen rechte Strukturen. Ebenso wichtig für die Linke ist Wohnungspolitik. Die Einführung von Mietendeckeln soll bundesweit möglich gemacht werden, mit dem Ziel, Mietpreise zu senken. Immobilienkonzerne sollen von der Börse genommen werden. Beim Bau öffentlicher Gebäude sollen 3% der Kosten für Kunstwerke verwendet werden. Cannabis soll legalisiert werden, das Transsexuellengesetz soll durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden. Fällt ein Feiertag auf das Wochenende, dann soll dieser durch einen Ersatzfeiertag nachgeholt werden. Flugtaxis lehnen sie ab. Leo, Jonas und Eva waren das über das Parteiprogramm der Linken zur Bundestagswahl jetzt im September. Alle Zusammenfassungen dazu, zu unseren Themen, wo wir die Parteiprogramme behandeln, findet ihr auch zum Nachhören auf campusradiokiel.de.